Erstes Kapitel, das Ordensinnere. Erstens, die Ordenssatzungen. Der Jesuitenorden unter dem Namen Societas Jesu, also Gesellschaft Jesu, trat ins Leben durch die Bulle Pauls III., Regimini Militantis Ecclesiae, vom Jahre 1540. Sein Stifter Ignatius von Loyola, ein baskischer Adliger, gab ihm auch die Verfassung, das heißt, er schrieb seine Satzungen. Der vollständige Ausbau des Ordens fand allerdings erst später, hauptsächlich unter dem fünften Ordensgeneral Claudius Acquaviva, statt. Wie die Exerzitien, so umgibt jesuitischer Hochmut auch die Entstehung der Ordenssatzungen mit Wunderbarem. Haupturheber der Satzungen war der Heilige Geist, Nebenurheber der Heilige Ignatius. Diese These beweist Franz Suarez, der größte Theologe des Jesuitenordens, in seiner Abhandlung De Religione, und die Bullandisten stimmen ihm zu. Was Ignatius in den Ordenssatzungen niederschrieb, sagt der Jesuit Orlandinus, war nicht so sehr sein eigenes, als vielmehr das Diktat Gottes. Und der Jesuit Ribadeniera fügt bescheiden hinzu, die Satzungen des Jesuitenordens sind so vollkommen, dass sie genügen, um nach ihnen alle übrigen kirchlichen Orden zu reformieren. Auch der Jesuit Alphonse Rodriguez erklärt, dass die Satzungen und Regeln dem Ignatius von Gott selbst eingegeben worden sind. Übung der christlichen Vollkommenheit, 7. Auflage der deutschen Ausgabe, Regensburg 1905, Band 1, Seite 198. Das jesuitische Prachtwerk Imago Primi Saeculi, Bild des ersten Jahrhunderts des Jesuitenordens, dessen große Bedeutung zur Kennzeichnung jesuitischen Geistes ich eingehend besprechen werde, sagt: Nicht weniger sind die Satzungen der Gesellschaft Jesu wie ein übermenschliches, so ein der Jungfrau Maria als Lehrmeisterin würdiges Werk. Der Heilige Vater Ignatius bezeugt selbst in einem Schriftchen: Die Mittler, mit welchem Namen er Jesus und Maria meint, seien häufig während der Abfassung der Satzungen zu ihm gekommen, damit die Gesellschaft Jesu wisse, dass sie mehr den von Jesus und Maria als von Ignatius gegebenen Gesetzen gehorcht. Die Ordenssatzungen Constitutiones Societatis Jesu bestehen aus 10 Teilen von sehr verschiedener Länge. Die Quintessenz der Satzungen ist niedergelegt in der sogenannten Formula Instituti, welche aufgenommen worden ist in die Bestätigungsbullen Regimini Militantis Pauls III. Vom Jahre 1540 und Exposuit Debitum Julius III. Vom Jahre 1562. Die Formula lautet: Wer in dieser Gesellschaft, von der wir wünschen, dass sie durch den Namen Jesu ausgezeichnet sei, unter der Fahne des Kreuzes Gott Kriegsdienste leisten und dem Herrn allein und seiner Braut, der Kirche, unter dem römischen Papste, dem irdischen Statthalter Christi dienen will, der nehme sich nach Ablegung des feierlichen Gelübdes ewiger Keuschheit, Armut und Gehorsams vor, ein Glied zu sein der Gesellschaft, die hauptsächlich dafür eingesetzt ist, dass sie zur Verteidigung und Verbreitung des Glaubens und zum Fortschritte der Seelen im Leben und in der Lehre Christi durch öffentliche Predigten, Vorlesungen und anderen Dienst des Wortes Gottes und durch geistliche Übungen, durch Unterricht der Knaben und Ungebildeten im Christentume, durch Beichthören der Gläubigen und durch Spendung der übrigen Sakramente geistlichen Trost beabsichtige und zugleich sich nützlich erweise zur Versöhnung der Streitenden, zur milden Unterstützung derjenigen, die sich in Kerkern und Spitälern befinden, und für die übrigen Liebeswerke, wie sie angepasst erscheinen zur Ehre Gottes und zum allgemeinen Wohle, alles dies ausführend unentgeltlich und ohne jeden Lohn für die aufgewandte Mühe. Nach dieser allgemeinen Grundlegung des Zweckes und der Mittel der Gesellschaft Jesu führt die Formula auch wieder allgemein gehaltene Bestimmung über den inneren Ausbau und Organisation an. Gehorsam gegen den General, der von der Gesellschaft gewählt wird. Einrichtung von Generalkongregationen, besonders Gehorsamsgelübde gegen den Papst, Betonung der Armut, Bestimmungen über die zu gründenden Kollegien, und zwar ausschließlich für Schüler, die dem Orden als Scholastiker schon angehören. Breviergebet für die priesterlichen Mitglieder des Ordens, Gleichförmigkeit der äußeren Lebensführung. Die Quintessenz deckt sich aber, wie wir sehen werden, merkwürdigerweise nicht mit den Substantialia Instituti, den wesentlichen Bestandteilen des Instituts. Sie hält der Orden geflissentlich im Dunkeln. Zweitens, Gliederung und Verfassung. Erstens, Gliederung. Zur Gesellschaft Jesu im weitesten Sinne gehören alle, die unter dem Gehorsame des Generals leben, auch die Novizen und jeder, der mit dem Willen in der Gesellschaft zu leben und zu sterben sich in den Prüfungen befindet. Im engeren Sinne gehören zu ihr die Professen, die formierten Koadjutoren und die Scholastiker, in noch engerem Sinne die Professen und formierten Koadjutoren, im engsten und eigentlichen Sinne gehören zu ihr nur die Professen, nicht weil die Gesellschaft andere Glieder nicht besitzt, sondern weil die Professen die hauptsächlichsten Glieder sind. Um den Grad als Profess zu erlangen, ist nötig, erstens eine durch Examina bewiesene Kenntnis in der Philosophie und Theologie, die zum Lehramte in diesen Fächern befähigt. Ersetzt werden kann die wissenschaftliche Befähigung durch besonderes Regierungs- und Predigertalent. Zweitens, eine die Mittelmäßigkeit übersteigende Tugendhaftigkeit. Die Mittelmäßigkeit in der Tugend gilt als überschritten, wenn jemand meistens der Tugend entsprechend handelt, wenn vorausgesetzt werden darf, dass er auch in schwierigen Fällen so handeln wird, wenn er die leichteren Fehler meidet. Ermahnungen und Bußen willig annimmt und durch sie gebessert wird, wenn er in Bezug auf sein sittliches Verhalten den Oberen und den Hausgenossen Genüge leistet. Neben mittelmäßiger Tugend wird für die Profession auch ein bestimmtes Maß an Wissenschaft verlangt. Gegen Ende des vierten theologischen Jahres soll das letzte wenigstens 2 Stunden dauernde Examen mit jedem Studierenden vorgenommen werden, mit Rücksicht auf die Profession. In ihm soll man verschiedene Fragen aus den Hauptteilen der Philosophie und Theologie durchnehmen. Niemand gilt als tauglich zur Profession, der nicht in der Philosophie und Theologie so viel Wissenschaft erlangt hat, dass er beide Fächer zur Zufriedenheit lehren kann. Findet sich bei jemand von unzureichender Wissenschaft so hervorragende Talente zum Regieren oder zum Predigen, dass man sie berücksichtigen muss, so steht das Urteil darüber beim Generalvorsteher. Ihm steht auch das Urteil über jene zu, denen man wegen ausgezeichneter Kenntnis in der klassischen Literatur oder in den indischen Sprachen gemäß dem 29. Beschlusse der 6. Generalkongregation etwas nachsehen kann. Die formierten Koadjutoren teilen sich in geistliche Priester, in zeitliche Koadjutoren die Laienbrüder. Beide Arten gehören aber zu ein und derselben Klasse von Mitgliedern. Außer diesen Klassen von Mitgliedern zählt das Examen Generale auch noch Indifferente auf, das heißt solche, von denen noch nicht feststeht, in welche Klasse sie eingereiht werden, und fügt bedeutungsvoll hinzu: Alle, welche eintreten sollen, so viel sie selbst angeht, zur 4. Klasse, zu den Indifferenten gehören.